Tja, Freunde, da sind wir. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, wählt ganz einfach 0180 5678 111. Das ist die Telefonnummer. Und diese Nummer hat vermutlich auch Jörn gewählt. Und Jörn ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo. Dein Thema. Ja, huch, ist jetzt etwas komisch, durch den Fernseher und zu sprechen, das ist blöd, Katja. Ja, das ist immer so ungerecht, ne? Du siehst mich, ich sehe dich aber nicht. Ja, nee, ja. Also es geht bei mir um Folgendes. Und zwar war das jetzt gerade am Sonntag und da war ich auf einer Geburtstagsfeier von einem Bekannten eingeladen. Also ich kannte ihn nicht so genau, nur so aus der Rollenspielrunde. Also, wie bitte? Wie bist du denn drauf? Du bist ein Weichei, du bist eine Männergruppe, oder? Nein. Das ist eine Rollenspielgruppe, das hat nichts mit Männergruppe so weit zu tun. Also, ja. Was ist denn eine Rollenspielgruppe? Rollenspiel? Naja, wenn man sich so trifft, so schwarzes Auge und sowas. Ach so, was ist das? Ja, ich habe jetzt gerade was in eine andere Richtung assoziiert. Nee, um Gottes Willen. Also du kanntest ihn aus der Rollenspielgruppe? Ich kannte ihn nur so aus der Rollenspielgruppe, also sowas ganz Zivilisiertes, also nichts Sexuelles oder sowas, nein. Ja. Wie gesagt, der hatte Geburtstag, der war so etwas über 30 Jahre alt geworden, ich weiß es gar nicht mal so genau. Und weil ich noch fahren musste mit dem Auto, habe ich nicht so viel getrunken an dem Tag und bin dann erst, erstmal so gegen 1 Uhr, kurz bevor ich gehen wollte, aufs Klo gegangen. Und irgendwie war mir da schon immer so ein bisschen komisch und habe mich nochmal so ein bisschen umgeguckt und sehe da auf einmal so gegenüber der Toilette eine Videokamera. Mhm. Ja. Das war jetzt ein Privathaushalt. Das war ein Privathaushalt. Privathaushalt. Ja. Naja, und ich konnte es erst gar nicht glauben. Also die war so richtig schön aufs Klo gerichtet. Also in diesem Toilettenraum. In dem Toilettenraum, ja. Direkt gerichtet auf die Toilette. Genau, so richtig schön auf die Toilette, dass man so ins volle Leben gucken konnte. Ja. Und an dem Tag waren so vielleicht so 20 bis 30 Leute da und die hat er also alle auf Video aufgenommen, die Kamera war gekoppelt. Dieser Typ, den du aus der Rollenspielgruppe kennst. Ja, also ich kann den auch nur relativ oberflächlich, wie gesagt, ich habe den vielleicht vor einem Jahr kennengelernt und seitdem vielleicht so 10-mal gesehen. Ja, Moment, du bist jetzt da reingekommen und hast diese Kamera gesehen. Eine normal große Kamera, 10, 15, 20, 30? Ja, also in dem Moment, die war natürlich versteckt. Die war versteckt. Wie hast du sie denn überhaupt entdeckt? Naja, ich habe mich halt so ein bisschen umgeguckt. Das war also hinter dem Klo, das stand so ein bisschen relativ frei im Raum. Da war noch ein Regal hinter dem Klo und das war so durch so eine schwarze Jalousie abgetrennt, dass man dann da nicht so reingucken konnte. Die Jalousie ging aber nicht ganz bis zur Decke, sondern da war so ein Vorhang, das war so ein komischer Doppelvorhang, das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht. Also hinter dem WC? Hinter dem WC, Ich hatte es gerade so verstanden, als hättest du gesagt, dass die Kamera direkt auf das WC drauf... Ja, das schon, aber das war so, in diesem Vorhang, da war so ein Loch ausgesägt und da war noch so ein kleiner Vorhang davor, der war ganz durchsichtig. Also du hast es auf jeden Fall entdeckt. Wie groß war das Ding? 20, 30 Zentimeter groß? Ja, ich habe ihn ins Okular gesehen, vielleicht so 10 Zentimeter. Ja. So, wie hast du dann reagiert, als du das entdeckt hast? Also ich war erstmal ziemlich sprachlos und musste offen gestanden auch erstmal pinkeln gehen. Du bist dann doch pinkeln gegangen? Ja, ich habe aber da zweckdienlicherweise einen Eimerdeckel gefunden, der da unten war. Der passte wirklich wunderbar da oben hin. Den konnte man da toll zwischenklemmen. Also als wenn da noch Eingeweihte etwas gewusst hätten. Und ich wusste jetzt auch erst nicht, um Gottes Willen, wer weiß jetzt was davon, wer weiß jetzt nicht. Es waren auch nicht mehr so viele Leute da, eigentlich nur noch ein paar Freunde von mir auch noch, also Leute, die ich wirklich besser kannte. Ja. Hast du denn den Typ dann zur Rede gestellt? Ja, das haben wir erst später gemacht. Ich habe nämlich erst den anderen Leuten, die ich da kannte, noch Bescheid gesagt. Also ich wusste jetzt auch selbst nicht, wie ich reagieren sollte, also ob es jetzt einfach nur... Paranoidität ist oder also meine Paranoia, ich bin relativ paranoid oder ob da jetzt wirklich so eine Videokamera hing, ich wusste es einfach wirklich nicht, ich war total perplex. Also offensichtlich war wirklich eine da, ihr habt euch dann besprochen und irgendwann habt ihr diesen Typ dann haben wir jetzt eine Rede gestellt, und er hat wirklich den ganzen Abend dann euch aufgezeichnet, während ihr da am Strollen wart. Ja, genau, ja, und vor allen Dingen auch nicht das erste Mal. Er hat zwar gesagt, es wäre das erste Mal gewesen, hat er Schleifenfest behauptet, aber das können wir uns nicht so ganz vorstellen, weil extra da so ein Loch rein schneiden in so einen Vorhang, dann durchbohren. War ihm das nicht unglaublich peinlich, als ihr ihn dann angesprochen habt drauf? Ja klar, natürlich war ihm das angeblich peinlich, aber es klang irgendwie nicht so richtig echt, fand ich. Ja, habt ihr denn nicht richtig Aufstand gemacht? Ich glaube, dass ich sehr ja, vielleicht sogar aggressiv geworden wäre, wenn ich das entdeckt hätte. Kann man dazu vielleicht noch sagen, dass dieser Typ irgendwann mal Weltmeister in irgendwelchen asiatischen Kampfsport war? Achso, da ist man dann natürlich sehr freundlich, natürlich. Ja. Klar, dann würde ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen. Ja. Habt ihr in dieses Video mal reingeschaut? Ja, also es waren auch ein paar Mädels von uns natürlich da und die fanden das auch nicht so toll und alle haben die Kamera auch nicht gesehen. Mhm. Und wir haben dann, um den Beweis erstmal zu haben, dass das wirklich da jetzt aufgenommen wird, im Wohnzimmer stand ein Fernseher und da war ein Kabel durch, da war ein Loch in die ins Badezimmer rüber durchgebohrt und der hat vom Wohnzimmer aus das aufgenommen. Und da haben wir einfach den Videorekorder ein Stück zurückgespult, haben uns das angeguckt, haben gesehen, aha, Badezimmer und da war es uns dann eigentlich allen klar. Ist jetzt die Bekanntschaft, die Freundschaft gekündigt? Ja, doch, das kann man so sagen. Es ist aber wirklich dann ein ganz ausgebuchter Voyeur, ne? Ein Spanner. Vor allen Dingen, also erster Kategorie. Der hat da öfter irgendwelche Veranstaltungen, rollenspielmäßig oder irgendwelche Partys, Halloween-Partys und so. Da sind bestimmt 50, 100 Leute da gewesen. Mhm. Und der hat den ganzen Tag über den Videorekorder laufen lassen. Ihr wisst es, wir haben uns schon alle immer gefragt, was nimmt der jetzt eigentlich auf? Mhm. Warst du denn vorher auch schon mal auf der Toilette gewesen und bist gefilmt worden, bevor du es entdeckt hast? An dem Abend nicht. An dem Abend nicht. Aber ich denke, dass an den Malen davor, als ich da war, er da auch schon eine Kamera installiert hatte, vielleicht nicht an derselben Stelle. Mhm. Er ist ja dann schon eher ein bisschen pervers drauf, ne? Ja, wenn er sich Leute da beim Geschäft anguckt und wer weiß, was er da... Wie? Hintern abwischen. Ja, genau, das ist ja nicht so appetitlich. Ja. Also Ganze. Zur Halloween-Party hat er alle Leute zum Umschicken ins Bad geschickt. Mhm. Also, ich gehe mal davon aus, dass du nicht so gerne mit ihm Rollen spielen wirst, demnächst. Nicht direkt. Nicht direkt. Also, vielleicht würde ich noch sagen, was bei uns am Montag los war. Das war jetzt ja halt gerade dieses Wochenende. Also, einige von uns trauen sich schon gar nicht mehr woanders auf die Toilette zu gehen als zu Hause. Mhm. Öffentliche Toiletten sowieso nicht mehr und bei anderen Leuten, ja, da wird ja schon fast hinter jedem Spiegel geguckt. Also, ich habe mich am Montag total übel gefühlt, weil ich habe die anderen nicht erreichen können und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich spinne. Ja. Warum spinnst du? Na, weil ich habe gedacht, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich habe gedacht, ich hätte eine schlechte Akte X-Folge gesehen. Nein, sowas gibt es. Es wird leider Gottes demnächst wird das immer noch mehr geben, weil diese Technik immer ausgereifter ist mit diesen kleinen Mikroanlagen oder Mikrokameras, dass man die kaum mehr sieht. Und wir sind immer überall beobachtet. Das ist das Schlimme. Jörn hat uns eine Spannergeschichte erzählt. So kann es uns allen auch demnächst gehen. Also wir sollten immer, wenn wir auf fremde Klos gehen, erstmal den ganzen Raum inspizieren. Ja. Das lernen wir jetzt aus dieser Geschichte. Lieber Jörn, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, auch. Tschüss. Carsten 27. Hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Also ich habe folgende Geschichte. Und zwar rufe ich an, eigentlich schon für gestern für das Thema. Mein größter Coup. Und zwar am 20.09.1991 habe ich nach 3 Wochen... meiner Lehre, sage ich mal, 40.000 Mark gefunden. Was hast du gelernt? Ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Wo hast du die 40.000 Mark gefunden? Draußen auf dem Einkaufswagen. In deiner Firma? In meiner Firma, genau. Und zwar war es folgendes, ich hatte mir vormittags freigenommen, weil ich meine Führerscheinprüfung gemacht hatte und hätte dann noch von mittags bis um 3:30 nachmittags arbeiten müssen. Und um 3 Uhr sagte mir mein Chef, es ist einer krank geworden, du musst bis 20 Uhr arbeiten. Abends war eine Party geplant. Fiel natürlich ins Wasser, ich war stinksauer, musste also die Einkaufswagen draußen zusammenschieben und kurz vor Feierabend sehe ich eben da so ein Portemonnaie liegen. Also ein ganz klassisches Portemonnaie. Genau. Und wie waren die 40.000 Mark in 1.000 Mark Scheinen? Ja, alles gemischt, 100er, 200er, 500er, 1.000 Mark. Da muss es aber ein dickes Portemonnaie gewesen sein. Das war ein etwas dickeres Portemonnaie, ja. Also so eins, wie man das von Kellnern vielleicht kennt, genau. So ein großes schwarzes. Genau. 40.000 Mark, du hast es aufgemacht, hast reingeguckt und dich traf der Schlag. Ich habe es erstmal genommen, bin auf Toilette gegangen, habe dann reingeguckt. Auf der Toilette, ja. Genau, ja. Und habe mir erstmal eine Zigarette angesteckt und guck rein und mich... Hast gedacht, was mache ich jetzt damit? Genau, so sieht's aus. Was hast du gemacht? Ja, erstmal, wie gesagt, überlegt, noch eine geraucht. Und dachte mir, na gut, du bist erst 3 Wochen in der Firma und vielleicht ist das ein Test der Firma. Ach so. Um das Vertrauen vielleicht zu prüfen. Da steckt der Chef hinter. Genau. Mhm. Also habe ich es dann abgegeben. Beim Chef? Genau. Mhm. Da war also kein Kärtchen drin, keine Adresse, gar nichts, kein Hinweis auf den Besitzer. Nein, überhaupt gar nicht. Eine Stunde später wurde ich ins Büro gerufen und man erzählte mir eben, dass sich der Besitzer gemeldet hätte, dass ob das Portemonnaie eventuell abgegeben worden wäre. Also es war kein Trick, der Chef? Nein, es war kein Trick. Es wurde wirklich liegen lassen von einem Kunden aus näherer Umgebung. Es war, glaube ich, ein Italiener. Der hatte eine Pizzeria und na gut, er hatte mir dann als Finderlohn 50 Mark hinterlassen. Nein. Doch. 50 Mark? 50 Mark. 50 Mark, nachdem du ihm 40.000 Mark zurückgegeben hast? Genau so sieht's aus. Was für ein geiziger Italiener. Mann. Ich meine, gut, andererseits habe ich... Ich hätte dir 5.000 gegeben. Das ist lieb von dir. Oder sagen wir mal, das hätte dir zugestanden. Ja. Ja, wirklich. Also, andererseits habe ich mich gefreut, dass ich überhaupt was bekommen habe. Naja, weil es wurde schon öfters in der Firma etwas gefunden und manche Mitarbeiter haben gar nichts bekommen. Man ist ja auch bescheiden. Das kann ich nie nachvollziehen. Den Leuten muss doch ein Stein vom Herzen fallen, wenn sie so eine große Summe zurückbekommen. Und dann gibt man doch gerne eine ordentliche Summe ab, dann als Trinkgeld oder als Finderlohn. Ja, normalerweise Verstehe schon. Ich nicht. Also, sind wahrscheinlich nicht alle so nett und ehrlich. Mann. Was hast du jetzt ausgelernt, wenn du jetzt demnächst nochmal, wo auch immer, so viel Geld finden würdest? Ganz ehrlich jetzt mal unter uns. Würdest du es abgeben? Also ganz ehrlich unter uns, würde ich es behalten. Würdest du es behalten? Gerade weil es mir momentan finanziell sowieso nicht so gut geht, sage ich mal. Ich bin momentan ohne Arbeit, suche dringend Arbeit, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich würde es glaube ich behalten. Mhm. Ja. Das war gestern das Thema mein größter Coup. Genau. Das ist ja dann eigentlich ein bisschen in die Hose gegangen. So, ne? Sieht's aus, ja, die größten Coups können auch schon mal in die Hose gehen. Auf jeden Fall, ja. 91 war das, hast du. 91, ja, aber damals irgendwo, ich habe mich trotzdem gut gefühlt, weil ich habe gesagt, mein Gott, der Typ arbeitet auch hart für sein Geld und mein Gott, warum soll ich es behalten? Irgendwo. Ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, auf jeden Fall, wenn ich es behalten hätte. Ja. Ne? Bis heute, wie gesagt, da es mir momentan nicht so gut geht, ich sag mal, wenn eine Oma ihr Geld, ihr Portemonnaie verliert und da sind ein paar Scheine drin, dann würde ich es auch abgeben. Mhm. Aber wenn ich wüsste, da wäre einer, der hätte ein bisschen mehr Kohle als die Normalverdiener, dann würde ich vielleicht mal sagen, okay, bist mal ein Schwein, behältst es. Lassen wir es mal so stehen. Ja, Carsten, danke für deinen Anruf. Darf ich nochmal ganz kurz grüßen? Ja, aber nur du heute. Ganz kurz, das ist lieb. Also ich grüße ganz lieb meine Mutter, meine Freundin Julia und die Kinder Franziska und Lume. Ich habe euch ganz so lieb. Carmen, Fabian, Mike und Martin. Nun langs. Alles klar, das tschüss, war's auch schon. Tschüss, Carsten. Okay, ciao. Tschüss. Sascha, 22. Sascha. Ja? Ja. Ja, genau. Das war eine schlechte Verbindung. Du bist dran. Ja, und zwar mein Thema wäre heute Selbstbefriedigung und Sexsucht. Selbstbefriedigung und Sexsucht. Ja, genau. Mhm. Ich bin 22 und ich habe nicht vor allzu langer Zeit bemerkt, dass ich den Hang habe, mich des Öfteren am Tag zu befriedigen. Und ist ja noch nicht vorkommen, so, ist ja noch dass nicht. Es bis zu 10-mal ist. Bis zu 10-mal? Ja. Mhm. So, kann ich so sagen. Mhm. Seit wann ist das jetzt so ausgeprägt, so heftig? Also es fing damit an, ich wurde mit 8 Jahren von meiner Mutter erwischt, als ich an meinen Penis rumgespielt habe. Mhm. Und da kam so ein komischer Blick rüber. Mhm. Und seitdem habe ich bemerkt, oh Mensch, das war nicht alles, ich brauche mehr. Du brauchst mehr? Ja. Was heißt das? Das heißt, du bist dann erst auf den Geschmack gekommen, oder wie? Ja, genau. Das heißt, du hattest mit 8 noch keinen Orgasmus? Nein, noch nicht. Mhm. Das Gefühl so leicht war schon da. Mhm. Bloß als ich meinen ersten Orgasmus hatte, dachte ich, boah, Wahnsinn. Was ist das für ein Feeling? Die Frage war jetzt, seit welcher Zeit du 10-mal am Tag durchschnittlich onanierst? Seit meinem 13. Lebensjahr. 10-mal am Tag durchschnittlich? Ja. Schneidest du... Das ist keine Spinnerei, echt. Ich wollte fragen, schneidest du es auf? Ja. Nee. ist das ehrlich, was du sagst? Ja, das ist ehrlich. Ja. Hast du zwischendurch mal auch eine Freundin gehabt? Ja, habe ich auch. Und zwar mehrere hatte ich zwischendurch. Und da war eine dabei. Da habe ich Pech gehabt, sag ich mal so. Weil meine Lust und meine... Ja, wie soll man sagen? Meine Befriedigung war nicht gestillt. Mhm. Und ich habe ihr das mal versucht zu erklären, dass ich halt mehr brauche, weil ich es einfach liebe. Mhm. Ja. Und dann meinte sie dann irgendwann mal, tut mir leid, ich komme damit nicht mehr klar. Und darauf ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Wie viele Beziehungen hattest du denn mit deinen 22 Jahren schon? 5 Stück genau. 5 Stück? Und dazwischen war tote Hose, weil ich Angst hatte, eine neue Beziehung anzufangen. Und sind die Beziehungen alle deshalb in die Brüche gegangen, weil den Mädels das zu viel war, was du wolltest? Ja, behaupte ich so. Mhm. Im Moment bist du alleine oder auch in einer Beziehung? Nein, ich bin seit gut 1,5 Jahren solo und suche verzweifelt eine Freundin, die halt dieselben Leidenschaften teilt und hat. Heißt das denn auch, dass du ständig auf der Pirsch bist und ständig auf Jagd und viele One-Night-Stands auch hast? Nein, das habe ich nicht. Ich gucke mir zwar die Frauen an, habe auch so meine Fantasien und meine Träume Und wenn ich es dann halt nicht aushalte, weil ich eine Frau sehr schön finde, dann gehe ich irgendwo hin, wo ich meine Ruhe habe, das befriedige mich und dann bin ich zufrieden. Also du bist jetzt nicht so ein Jäger, der ständig Frauen dann auch abschleppt, das machst du nicht. Nein, das mag ich nicht. Ja, wo, wenn man 10-mal am Tag sich selbst befriedigt, was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit Umschüler im Bereich Metalltechnik. Ja, also ich war vorher Maler. Du bist also beruflich tätig im Moment in einer Firma. Wenn man 10-mal am Tag sich selbst befriedigt, wo machst du das denn dann immer? Und wie? Also ich versuche mich immer ganz geschickt zurückzuziehen. Aufgefallen ist es zum Glück noch nicht. Also du gehst dann aufs Klo? Ja. Mhm. Ich kam zum Beispiel mal vor, ich saß im Restaurant. Schräg gegenüber saß eine Frau, die öfter zu mir rüber guckte. Mhm. Und ich konnte mich nicht mehr bremsen. Ich war so dermaßen auf 180. Mhm. Irgendwas musste passieren, dachte ich mir. Mhm. Bin ich aufs Klo gegangen, hab mich befriedigt. Mhm. Und danach war ich so dermaßen zufrieden. Das ist Wahnsinn. Mhm. Und das passiert dann während der Arbeit auch, immer und immer wieder? Es kommt vor, ja. Mhm. Doch. Mhm. Und du hast du wirklich so viel Potenz, dass du dein Zimmer am Tag richtig einstehen hast und das funktioniert auch? Das funktioniert. Mhm. Ich habe jedes Mal dabei eine enorme Lust. Vielleicht bist du als kleines Kind mal in einen großen Viagra-Topf gefallen. Wie bitte? Kennst du Viagra? Ich glaube nicht. Ich hab das bei mir selber festgestellt. Und heute glaube ich von mir aus, dass ich eventuell auch sexsüchtig bin. Mhm. Dass ich das wirklich brauche. Ist das so eine Sache, im ersten Moment klingt das, da kann man immer so locker und leger drüber reden. Ich will dich jetzt aber fragen, ob das eine Sache ist an dir und an deinem Leben, in deinem Leben, die dich mittlerweile eher nervt und dich belastet, als denn, dass sie dir Lust und Spaß bereitet. Also mittlerweile denke ich schon, irgendwas stimmt an mir nicht. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich den Menschen danken, mit denen ich so gut überreden kann. Und das ist eine ältere Dame. Und die hat gesagt, dass das eigentlich völlig normal ist. Das hat mich dann erstmal beruhigt. Das ist eine ältere Dame, mit der du darüber redest? Ja. Wie alt ist die Dame? Ich schätze sie so auf 46, 47. Ja. In welcher Beziehung stehst du zu dieser Frau? Wir haben ein super freundschaftliches Verhältnis. Aber du hast keinen Sex mit ihr? Nein, habe ich nicht. Mhm. Wie hast du sie? Wir können halt über alle Sachen reden. Ja. Und der kann ich auch wirklich alles anvertrauen. Ist das der einzige Mensch, der das weiß? Ja. Also du hast keinen guten Freund, keinen Kumpel, den du das so erzählst? Nee, ich habe manchmal habe ich Angst, wenn ich sowas erzählen würde, dass es halt wieder gegen mich verwendet werden könnte durch Verarschung und sonstiges. Ja, es könnte auch als Angeberei, habe ich gerade am Anfang ja auch gedacht, als Angeberei ausgelegt werden. Genau deswegen. Mhm. Ja, und natürlich deine verflossenen Freundinnen, die wissen das auch, ne? Die wissen das, ja. Mhm, ja. Wie hast du denn diese Frau kennengelernt eigentlich? Das war ganz komisch. Ich bin durch Zufall in so eine 5000 Seelengemeinde gekommen. Mhm. Und zu der Zeit war ich wirklich, ja, mehr oder minder ein Einzelgänger. Mhm. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es irgendwie gekommen ist, habe ich diese Frau kennengelernt. Mhm. Und die Ausstrahlung von dieser Frau, die war eben so enorm, dass ich dann praktisch tagtäglich kommen konnte, auch wenn ich Probleme hatte. Mhm. Und seitdem ist da wirklich ein super Verhältnis. Gibt es bei dir sexuelle Gedanken, was diese Frau angeht? Würdest du mit der mal gerne? Der Gedanke war schon da. Mhm. Mich schreckte bloß das Alter ab und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja, der Respekt von dem Alter. Mhm. Ist sie denn alleinstehend oder ist sie verheiratet, Familie oder so? Sie ist nicht alleinstehend, kann man nicht so sagen. Ihr Mann ist verstorben, aber hat eine Familie. Mhm, ja. Also es ist eine ungewöhnliche Freundschaft, die ihr beide da habt. Genau. Mit vielleicht einer erotischen Komponente, die nicht ausgelebt ist, kann ja sein. Ne? Eben. Ja. Also und Sascha, du wolltest noch was sagen, ja? Ja, ich versuche einfach über diesen Weg halt mal mit Gleichgesinnte zu finden, die halt, ja, denselben Drang hat. Du suchst eine Frau, die in gleicher Weise drauf ist. Das wäre natürlich für dich das Ideale. Hm? Ja, genau. Hm? Andererseits, das glaube ich auch. Andererseits ist es immer sehr schwierig, bei solchen Sachen die Grenze zu sehen. Wo ist es noch normal und wie kann man noch gut leben? Oder wann fängt es an, das eigene Leben zu behindern? Das ist sehr schwierig zu sagen, in deinem Fall auch. Ich finde es schon bedenklich, wenn 5 Beziehungen deshalb den Bach runtergegangen sind. Und ich finde es auch bedenklich, dass du irgendwie quasi so beherrscht wirst davon. Ne? Wenn du selbst schon das Wort Sucht gebrauchst. sodass ich an der Stelle das noch ein bisschen beobachten würde und vielleicht doch einmal, nur mal so, zu einer Sexualberatung gehen würde. Dachte ich auch schon dran. Also das kann auf keinen Fall schaden, da bist du mit Fachleuten zusammen und also mal reden, das kann ja wirklich, wie gesagt, nicht schaden. Es könnte ja sein, ist das denn in den letzten Zeiten sogar schlimmer geworden bei dir? Also dass du noch mehr dran denkst an Sex und dich noch mehr befriedigst als vielleicht vor ein, zwei Jahren? Der Drang, der beherrscht mich nicht. Ich kann das kontrollieren. Es ist auch nicht so, dass ich da irgendwelche Perversitäten im Kopf habe. Im Gegenteil. Ich versuche schon mir, wenn ich mich befriedige, die reale Sachen vorzustellen. Also Sascha, ich würde an deiner Stelle, wie gesagt, es noch ein bisschen so laufen lassen. In der Hoffnung, wenn du vielleicht eine Frau findest oder wenn sich bei uns eine melden sollte, die genauso drauf ist, dann würden wir euch natürlich gerne miteinander verbinden. Ansonsten wäre, glaube ich, eine gute psychologische Beratung, mal eine sexualtherapeutische Beratung angebracht und nicht schlecht. Möchtest du diesbezüglich mit meiner Psychologin nochmal reden oder möchtest du das dann selbst einfädeln, wenn du dich dafür entscheiden willst? Ich würde mich gerne mit eurer Psychologin unterhalten, ja. Das ist die Elke und du legst auf und Elke ruft dich gleich nochmal an. Das ist prima. Okay, Sascha. Ich wollte noch gerne sagen, ich finde deine Sendung enorm stark, weil du in erster Linie Leuten, sag ich mal, Tipps geben kannst. Ich bin auf deine Sendung gekommen, ich habe sie mir einfach angeschaut und irgendwann war mal ein Thema da, wo ich dachte, Mensch, das ist mir auch schon mal passiert und herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Ich danke dir herzlich. Tschüss, Sascha. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, bevor es weitergeht, machen wir jetzt eine Domian-Postecke. Ich habe einen sehr netten Brief bekommen, ein Fax von Amadeus aus Nürtingen. Und Amadeus aus Nürtingen schreibt, lieber Domian, ich bin unregelmäßiger, aber begeisterter Zuschauer deiner One-Man-Show und möchte dir danken, dass du so feinfühlig, mitfühlend, immer geduldig und sehr, sehr professionell mit deinen Anrufern umgehst. Ich bedanke mich sehr für dieses Kompliment von Amadeus aus Nürtingen. Dann habe ich einen Liebesbrief bekommen. Das kommt ja nun auch immer wieder mal vor, worüber ich mich natürlich auch freue. Von einer Dame, von einem Mädel. Nennen wir sie mal Karin. Dieser Brief ist erstmal sehr, sehr nett und harmlos. Ach, 38 ist sie, also eine junge Frau, sagen wir eine junge Frau. Und er endet dann, dieser Brief, mit: Du bist ein ganz toller Mann und super sexy. So einen möchte ich auch. Und dann kommt ein Gedicht. Das Gedicht ist überschrieben mit: Mein Traum. Möchte mein Lächeln dich anlocken, meine Augen dich verzaubern, meine Lippen dich verführen, meine Zunge dich in die Abhängigkeit treiben, meine Hände dir Wärme und Geborgenheit geben. Das ist ja noch schön. Das ist romantisch und das lassen wir uns gefallen. Aber dann kommt eine PS-Bemerkung, die lautet wie folgt. PS, falls du leicht bekleidet in meinem Bad im Stehen pinkeln würdest, fände ich dies äußerst erotisch, besonders wenn du mir über die Schultern zulächeln würdest. Solche Liebesbriefe bekomme ich von Frauen. So sind die Mädels drauf. Die von Männern, die klingen ganz anders. Da lese ich euch demnächst mal einen vor. So, nach so vielen netten Sachen auch mal wieder was Kritisches. Und zwar von einem Herrn, der auf seinen Briefkopf geschrieben hat, was er alles studiert hat und welche Graduierung er seinen eigenen nennen kann. Nämlich Diplom-Bibliothekar und Diplom-Politologe. Ulrich aus Hamburg schreibt: Mein lieber Herr Domian, Ihr 1Live-Talk-Radio wirkt auf mich zunehmend zwiespältig. Ich empfinde Ihre Sendung als hinterhältig, wenn ich relativ oft feststellen muss, dass ich eine Stunde damit vergeudet habe, auf interessante Anrufe von Domian-Hörern und Sehern zu hoffen und stattdessen vergiftet werde von Menschen, die nichts auszusagen haben, als dass sie telefonsexsüchtig sind oder demnächst den Gang ins Armenhaus der Nation anzutreten haben. Also, ich finde, dass wir alle zusammen ja nicht wollen dürfen, dass der Herr Diplom-Bibliothekar und Diplom-Politologe vergiftet wird. Deswegen empfehlen wir ihm, glaube ich mal, alle zusammen, dass er immer nachts die Austaste am Fernseher betätigt. Ein nettes Fax, hallo Jürgen, viele Grüße von der Polizei aus Bonn. Vielleicht freut es dich zu hören, dass auch wir hin und wieder deine Sendung verfolgen können. Mach weiter so. Vielen lieben Dank. Ich grüße an dieser Stelle von dieser Stelle aus alle Polizisten und Polizistinnen, die uns hier nachts zuschauen oder zuhören. Ihr macht einen wichtigen und einen ausgesprochen vertrauenserweckenden Beruf. Ich bin immer ganz froh, wenn ich nachts durch Köln gehe und euch an jeder Ecke stehen sehe. Schöne Grüße an die Polizei. So, und jetzt kommt noch ein sehr ernster Brief. Ihr werdet euch vielleicht erinnern an unsere Sendung Testamente. In der Sendung Testamente tauchte Miriam auf, meldete sich Miriam. Nicht Miriam, Miria. Miria, so ist der richtige Name. Und Miria ist 22 Jahre alt und hat erzählt, dass sie sehr, sehr schwer krebskrank ist und nur noch wenige Monate zu leben hat. Und Miria hat mir jetzt geschrieben und sie hat uns allen geschrieben. Und deshalb lese ich diesen Brief auszugsweise jetzt auch vor. Lieber Domian, für die Zeit, die du mir in jener Sendenacht zur Verfügung gestellt hast, danke ich dir genauso wie fürs Zuhören. Meine Lebenszeit ist nun wohl doch schon viel eher abgelaufen, als ich hoffte. Unter Umständen werde ich den Jahreswechsel 98-99 nicht mehr miterleben. Es geht mir nicht gut. Auch mein letzter Wunsch bleibt leider unerfüllt. Meine Eltern sind noch immer nicht bereit, sich mir noch einmal zuzuwenden und einen Abschied nehmen zuzulassen. Voller Bitterkeit sehen sie meinem Tod entgegen. Weißt du, ich glaube, entscheidend ist, dass ich sie trotzdem lieben kann, auch wenn ich nicht wieder geliebt werde. Nochmals allen alles Gute und vergesst nicht, und jetzt kommt ein Zitat aus einem Lied von Marius Müller-Westernhagen, das Lied heißt »Lass uns leben, lass uns lieben«, und das Zitat heißt »Was soll's, ich lebe, ja, ich lebe, und ich lebe immer mehr. Das Leben ist gar nicht so schwer, komm, lass uns leben.« Viele Grüße, Miriam. Vielen Dank, liebe Miriam. Ende der Postecke. Und es geht weiter mit Thomas. Und Thomas ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ja, der Brief, den du gerade vorgelesen hast, der hat mich jetzt sehr schwer bewegt gerade, weil ich habe ein ähnliches Problem. Ja. Ich bin seit gutem halben Jahr an Leukämie erkrankt, habe mehrere Chemotherapien hinter mir. Und habe jetzt vor 6 Wochen erfahren, dass ich einen Rückfall hatte, die Leukämie wieder neu aufgetaucht ist und ich jetzt einen Fremdspender brauchte. Ja, das ist erstmal grob. Was heißt Fremdspender? Was genau das muss dann passieren? Das ist das gleiche, der Fall Grönemeyer, der jetzt gelaufen ist. Da hat er ja für seinen Bruder Knochenmark gespendet. Ja. Und jetzt gibt es ein neues Verfahren, da werden Stammzellen vom Spender genommen und mir dann eingepflanzt. Oder nicht eingepflanzt, per Infusion bekomme ich die. Ja. Praktisch wie eine Blutinfusion, nur das sind Stammzellen vom Spender. Ja. Wie kommt man an solchen Spender heran? Es gibt in Deutschland Spenderkarteien für Leute, die freiwillig zum Arzt gehen, sich typisieren lassen für speziell Leukämiekranke oder Krebskranke, um denen helfen zu können. Diese Liste sind 500.000 ungefähr in Deutschland. Was muss denn ein solcher Spender dann über sich ergehen lassen? Also wenn ich das beispielsweise machen würde, was würde dann mit mir geschehen? Du würdest ganz normal zum Arzt gehen, dem sagen, du möchtest dich typisieren lassen, der nimmt dir Blut ab, dieses Blut wird eingeschickt zur Uniklinik oder ähnliches und dort untersucht. Ja. Diese Untersuchung ist sehr aufwendig und sehr zeitaufwendig und geldaufwendig. Das ist das große Problem dabei. Weil derjenige, der sich typisieren lässt, muss 100 Mark bezahlen für diesen Test. Die restlichen 500 zahlt die Krankenkasse. Wie geht es dann weiter mit der Spende? Was wird dann gemacht? Ja, dieser Spender auf jeden Fall, ich weiß leider den Namen nicht, ich weiß nur, dass es ein Mann ist, aus Dresden kommt. Vielleicht hört er gerade zu. Danke schon mal. Er geht auf jeden Fall nächste Woche am 16. nach Dresden ins Krankenhaus. Ach, das heißt, du hast jetzt jemanden gefunden, der für dich spendet. Richtig, diese Karteien wurden durchgeguckt. Relativ schnell wurde für mich einer gefunden, glücklicherweise. Was, das meinte ich jetzt auch gerade, was muss man denn dann als Spender machen lassen an sich? Man muss dann ins Krankenhaus gehen und was passiert da? Richtig, und das ist diese neue Methode mit diesen Stammzellen. Da geht der Spender ins Krankenhaus und kommt für 4 Stunden an eine Art Dialysegerät. da wird das Blut über zwei Schläuche, einmal geht das Blut raus, wird gefiltert, da kommen die Stammzellen raus, auf der anderen Seite geht das Blut wieder in den Körper rein. Es ist kein großer Akt, man ist 4 Stunden da, danach man friert vielleicht ein wenig, weil das Blut abgekühlt wird und wieder reinkommt. Also das ist alles, was für den Spender... Das ist alles. Also man denkt immer so Knochenmarkspende, dass man da aus dem Rücken irgendwas rausgezogen hat. Das war die Arzt-Methode. Knochenmarkspende, wird hinten aus dem Knochenmark, aus dem Becken, wird 150 Mal circa reingestochen. Und da wird das dünne, das weiche Knochenmark rausgesogen. Aber mit dieser neuen Methode ist es im Prinzip ganz einfach. Man lässt sich an dieses Gerät anschließen und das dauert halt nur eine Weile. Richtig. Man fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen schlapp danach, aber das war es dann auch. Ja, genau. Und das war's. Und das, was dann heraus analysiert wird, aus dem, das kriegst du dann zugefügt. Das kriege ich dann einen Tag später zugefügt. Wann, das habe ich gerade nicht ganz mitbekommen, wann wird das passieren alles? Der Spender ist in Dresden am 16.06. Dann fliegt mein behandelnder Arzt nach Dresden am gleichen Tag. Moment, am 16.06.? 16.12. 12. Gerade ein bisschen mit dem Datum. Also am 16.12. fliegt er dorthin, holt dann diese Stammzellen ab und ich liege dann schon, ab dem 9. liege ich im Krankenhaus, habe dann auch eine Chemo wieder hinter mir und am 17. bekomme ich dann diese Stammzellen. Ja. Einen Tag später. Ja. Aber du weißt gar nicht, was für ein Mensch das ist. Das wird leider nicht, das kann ich nicht erfahren. Ich kann höchstens hinterher versuchen, über diese Spenderkartei an den Spender ranzukommen. Nur wenn er keinen Kontakt will, habe ich keine Chance, ihn kennenzulernen. Vielleicht hat er uns in Dresden jetzt zugehört oder hört uns jetzt zu. Das wäre könnte schön, ja sein. Ich werde auf jeden Fall versuchen, Kontakt aufzunehmen, wenn alles gut geht. Thomas, wenn du dann die Spende bekommen hast, wenn du dann auch behandelt worden bist von deinen Ärzten, wie groß sind denn die Chancen für dich danach, dass es vielleicht auch therapeutisch sinnvoll war und es dir hilft? Richtig, ja. Ich bleibe ungefähr, wenn alles gut läuft, 2-2,5 Monate in der Klinik. Doch so lange, ja. Danach braucht der Körper ungefähr 1 Jahr, bis das Immunsystem wieder voll aufgebaut ist. Und in diesen 12 Monaten versterben 50%. Also eine Lebenschance von 50 zu 50. Richtig, eine kleine Grippe oder ähnliches kann bei mir schon verheerende Auswirkungen haben. Schlimm sind Lungenentzündungen, weil das ist dann fast der sichere Tod. Wenn du das aber jetzt nicht machen lassen würdest, das wäre dann auf jeden Fall der sichere Tod. Auch, dann habe ich noch 2-3 Monate, kommt darauf an, wie schnell sich die Leukämie bei mir wieder ausbreitet, weil im Moment ist der Rückfall zwar da, aber nicht so gravierend wie am Anfang damals, als es festgestellt wurde. Als du die Diagnose bekommen hast, wie war dir da zumute? Wahnsinn. Ich habe circa eine Woche lang so viel geheult wie in meinem ganzen Leben noch nicht zuvor. Zum Glück hatte ich sehr viel Halt durch meine Familie. Zwei Brüder habe ich. Meine Freundin hat super zu mir gestanden. Auch jetzt, sie ist jeden Tag 2-3 Stunden in der Klinik und ähnliches. Und ja, ich war fertig. Ich habe gedacht, warum ich? Klar, das denkt ihr als Krebskranke. Warum gerade ich? Warum nicht der? Ja, Selbstmordgedanken. Habe gedacht, komm, ich hau ab aus der Klinik, fahre in die Karibik für ein paar Wochen, mach mir noch ein schönes Leben. Nur dann hinterher überlegt man und dann merkt man doch, man hängt an seinem Leben. Und du warst vorher relativ gesund und hast ganz normal gelebt. Ich habe nie was gehabt. Eine kleine Grippe vielleicht mal, ansonsten noch keine Operation hinter mir, gar nichts. Wie hat sich denn damals die Krankheit bemerkbar gemacht bei dir? Ja, ich habe schwere körperliche Arbeit, ich bin Kraftfahrer und ja, ich dachte halt, nicht schlimm, abends immer kaputt gewesen. Nachts schon mal geschwitzt, auch nichts weiter gedacht. Dann hatte ich mal einen blauen Fleck, der nicht wegging, so über 2 Wochen. Ja, und ich wurde halt immer schlapper und dann sagte meine Mutter und meine Freundin vermehrt, geh mal zum Arzt. Ich immer, ja, demnächst. Dann bin ich hingegangen und ja, dann wurde es festgestellt. Bluttest, 2 Tage später holt mich mein Hausarzt und sagt, ich soll doch mal in die Uniklinik fahren, da wäre irgendwas nicht in Ordnung. Wie gehst du denn jetzt mit dieser, du hast es ja gerade selbst so ausgedrückt, mit dieser 50-zu-50 Chance um, mit dem Gedanken? Ja, mittlerweile wieder besser. Ich habe es vor 6 Wochen erfahren, dass es jetzt halt mit der Transplantation läuft. Die ersten 2 Wochen waren auch wieder sehr hart. Das war wie praktisch die erste Diagnose. Genauso ein Schock. Aber jetzt mittlerweile, ich muss jetzt da durch. Es wird ein sehr, sehr hartes Jahr. Denkst du an den Tod? Oder sehr, du oft. Ja. Sehr oft. Weil ich werde jetzt auch die Tage mit meinen 30 Jahren mein Testament aufsetzen. Weil es muss halt alles geklärt sein. Was mit meinem Bankkonto und ähnliches und dies und das geschieht, wenn es eventuell nicht gut geht, wenn ich die 2 Monate in der Klinik nicht überstehe. Weil das ist die schlimmste Zeit, weil da das Immunsystem bei null ist praktisch und hast du Angst? Ich werde dann nur über Glasscheibe besucht werden können und ähnliches. Ja. Hast du Angst vor dem Tod? Angst schon. Ja, mittlerweile, ich habe mich so viel damit befasst. Richtig Angst ist es nicht mehr. Wenn es sein soll, okay. Ich darf mich nicht hängen lassen. Das ist das Schlimmste, was ich auch machen könnte. Natürlich. Ich muss mitarbeiten. Ich muss, wie ich leider bei vielen anderen Mitpatienten erlebt habe, viele arbeiten nicht richtig mit. Mhm. Die spielen mit ihrem Leben. Und das habe ich mir geschworen. Ich mache, was die Ärzte wollen, mache ich, soweit ich es kann. Und ja. Thomas, wenn, was wir alle für dich hoffen, du es schaffst, bist du dann geheilt danach? Ich bin, wenn 5 Jahre abgelaufen sind und dann kein Rückfall mehr gekommen ist, dann kann ich sagen, ich bin geheilt. Mhm. Also 5 Jahre hat man wegen einem kleinen Schnupfen, wird man dann nochmal in Angst verfallen, in eine Klinik rennen, sich untersuchen lassen, aber 5 Jahre muss man warten. Also eine ganz tolle Sache, finde ich, ist, dass du so gut eingebettet bist. Du hast eine Freundin, du hast eine Familie. Ja, doch, also, und Freunde. Ich habe teilweise in der ersten Klinikzeit 10 Leute am Tag zu Besuch gehabt. Die Schwestern und so, die haben sowas noch nie erlebt. Das ist war Wahnsinn. Die kamen in Bussen praktisch an. Das ist eine ganz tolle Sache. Weißt du, diesen Brief, den ich gerade vorgelesen habe von Miria? Ja, das... Sie hat es ja im Brief ja nochmal geschrieben und sie hat es uns damals hier in der Sendung auch erzählt, was ich so traurig fand, dass die Eltern... sie verlassen haben, weil sie so schwer krank ist. Ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen, wie sowas... Das liegt daran, dass sie einen Bruder hatte, ich glaube 19 Jahre war er alt, und den haben die Eltern vor 2 Jahren, durch einen Autounfall verloren. Ja. Und dass sie jetzt mit dem Leid nicht umgehen können. Und ihr Freund hat sie auch verlassen, insofern hast du wirklich... Dann sollte doch die ganze Liebe zu der Tochter übergehen, wenn schon der Sohn verloren wurde. Du hast ein gutes Umfeld. Das ist so die halbe Miete schon mal, ne? Ja, das stimmt. Ja, und ich finde auch, was du gerade gesagt hast, ist super richtig, dass man, es ist ganz wichtig, wie man selbst daran geht, dass man nicht zu depressiv daran geht und nicht zu negativ. Das darf man auf keinen Fall machen. Sondern nach dem Motto, ich will das schaffen und ich werde es auch schaffen. Ja. Und dann hat man wahrscheinlich die allerbesten Chancen, es wirklich dann auch zu schaffen. Ja, richtig. Ich glaube, Hunderttausende von Daumen werden jetzt gerade gedrückt für dich. Wäre schön, ja. Und die Leute, ich hoffe, es hilft etwas. Und die Leute wünschen dir alles Glück dieser Welt, dass du da durchkommst. Dankeschön. Lieber Thomas, alles Gute. Und wenn es vielleicht geht, nächstes Jahr, melde dich doch irgendwann nochmal bei uns. Gerne. Würde ich mich sehr freuen. Gebe ich gerne nochmal einen Bericht ab. Ja. Alles Gute, Thomas. Danke, Domian. Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, 1.38 Uhr, 9 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Ich würde heute mal sagen, eine kleine Werbepause. Und 26 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr bei mir zu jedem Thema anrufen. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Morgen ist ein besonderer Tag hier bei uns. Morgen wird zum ersten Mal ein prominenter Gast live hier bei mir in der Sendung sein. Und dieser prominente Gast ist Hella von Sinnen. Thema morgen hier bei uns im 1Live Talk Radio wird sein, einmal Hella von Sinnen. Ihr könnt Hella von Sinnen hier anrufen und ihr könnt direkt mit ihr reden und sie alles Mögliche und alles Unmögliche fragen. Thema wird sein Domian, die Sendung Domian und der Moderator und der Mensch Domian. Und es wird Thema sein, dieses Buch, das neue Buch, das Domian von Sinnenbuch. Hella von Sinnen hat für unsere 700. Sendung, wir haben nächste Woche ein großes Jubiläum, 700 mal 1 Live Talk Radio Domian, Anlässlich dieser Sendung hat sie mich interviewt. Es ist ein großes Interview geworden und abgedruckt ist es in diesem Buch. Das Buch heißt Jenseits der Scham. Und eingewoben in dieses Buch haben wir noch interessante und markante und bewegende Telefongespräche hier aus der Sendung. Die sind dokumentiert in diesem Buch. Also zu dem Buch könnt ihr dann morgen hier bei uns auch anrufen. Und Stargast wird sein Hella von Sinnen. So, Miriam, 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Meine Liebe, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Telefonsex. Du hast letztes Mal in deiner Sendung eine junge Frau gehabt und hattest sie gebeten, doch mal am Telefon ein bisschen zu stöhnen. Das bitte ich die jungen Frauen immer, dass sie hier am Telefon ein bisschen stöhnen, ja. Und ja, ich hatte mir gedacht, also mir ist eigentlich schon seit frühester Kindheit, wirklich schon seit frühester Kindheit, mein Traum, Telefonsex zu machen. Aber du hast es noch nie gemacht. Ich habe es noch nie gemacht. Du bist eine unbescholtene junge Frau. Genau. Du arbeitest nicht in einer Agentur, natürlich nicht. Ich arbeite nicht in einer Agentur. Du bist wahrscheinlich berufstätig? Nein, ich bin im Moment leider nicht berufstätig, aber... Aber du hast doch ganz normales gelernt und bist auf der Suche. Also du führst ein normales Leben, darauf wollte ich hinaus. Genau, richtig. Du hast auch noch nie Telefonsex mit einem Mann gemacht? Nein, vor allen Dingen, weil ich normalerweise eigentlich auf Frauen stehe. Ach so, na gut, dann ja, siehst du, so plakativ frage ich da schon wieder. Also du hast noch nie Telefonsex mit einem Menschen gemacht, so muss ich fragen. Genau, richtig. Ja. Ja, und ich habe mir gedacht, eigentlich mal... mit mir das zu machen. Genau. Aber das geht ja nicht, wenn du auf Frauen stehst, kannst du ja mit mir nicht anfangen. Ich sag mal so, ich bin bi mehr, aber ich stehe halt mehr auf Frauen. Ja, also ich könnte dich auch schon reizen. Ja, du wärst einer der wenigen, würde ich mal sagen. Ja, ja, das zweite Kompliment heute nach der Postlecke hier. ja, bitte. Ja gut. Das heißt, du hast jetzt angerufen, um das mal ein bisschen mit mir hier zu machen, oder wie? Ja, genau, um das einfach mal fortzuführen. Ja, vielleicht meldet sich ja auch jemand, der mir da ein paar Tipps geben kann, wie ich da anfangen kann und wo ich da anfangen kann. Ja, vielleicht bin ich ja doch ein bisschen begabt, weiß ich ja nicht. Und du würdest gerne auch mal ein bisschen stöhnen. Ja, genau. Das passt ja wie die Faust aufs Auge zu meinem Buch mit Hella von Sinnen, Jenseits der Scham. Wir sind jetzt hier ganz schamlos. Ja, doch, doch, ja, doch, versuche ich einfach mal. Ich bin eigentlich total schüchtern. Also, ja, dann, wie fangen wir jetzt an? Ja, ja gut. Also wir sind beide natürlich aufgeregt, ne, wenn wir uns da am Telefon hätten. Wollen wir das so durchspielen oder wie? Ja, lass es einfach mal so durchspielen, dann werde ich, glaube ich, auch ein bisschen lockerer. Ja, also wir kennen uns erstmal so nicht, ne, und wir sind zufällig irgendwie aneinander geraten telefonisch. Und die Stimmen gefallen uns gegenseitig sehr gut und finden es auch erotisch. Wir sind aber beide ein bisschen verklemmt. Ich bin ja auch verklemmt. Das nehme ich dir nicht ab, aber gut. ja, gut. Aber ich merke schon, dass du ziemlich heiß heute Abend bist. Ne? Ein Mann merkt das bei einer Frau. Mhm. Ja? Und jetzt müsstest du anfangen, mich ein bisschen heiß zu machen. Ja gut, also ich beschreibe mich erstmal am besten, also als Einführung. Also ich habe kohlgraue Augen, bin 1,82 groß, habe braune Haare, schulterlang und liege hier auf meiner Couch und beschreib mir mal deinen Busen. Klein, handlich, nicht zu viel und nicht zu wenig, schön straff. Bin nur leicht bekleidet. Was hast du an? Strapsen. Welche Farbe? In Schwarz. Ich liebe schwarze Strapsen. Faustnagel aufs Auge getroffen. Ja. Ja, und schwarze Seidenunterwäsche an. Ja. Fang jetzt an, ganz langsam mein BH zu lösen. Ja. Und stell mir einfach vor, dass du schon ganz eng neben mir liegst. Ja. Was soll ich anhaben, wenn ich jetzt neben dir läge? Einfach gar nichts. Gar nichts, ganz nackt. Ganz nackt. Ich würde eigentlich gerne neben dir liegen, vielleicht mit einer für dich interessanten und auch erotisierenden Unterhose nur an. Welche möchtest du haben? Einen schwarzen Springer, wo Boss draufsteht. Ah, was sollte draufstehen? Boss. Also von der Marke Boss. Ich dachte jetzt ein obszöner Spruch, küss mich oder sowas. Also es, okay, da steht da Boss drauf, ja? Ja, gut. Also ich liege jetzt mit dieser Unterhose sonst fast nackt neben dir. Und du machst gerade deinen BH auf. Ich mach grad mein BH auf und kusche mich ganz nah an dich. Fange ganz langsam an bei dir. Ja. An deinen Körper rumzuknabbern, an deinen Hals. Ja. Bis ich meine Hände ganz zärtlich und langsam ganz tief zwischen deinen Beinen. Wir müssen aufhören, Miriam. Sonst muss ich hier aus der Sendung gehen. Oder ich muss mich hier unten verstecken. Dann sehen die Leute nicht, was ich währenddessen tue. Die Radiohörer, die kriegen das nicht mit. Ich meine, wir können jetzt auch so weitermachen, ne? Ja, klar, dann sehe ich dich ja auch nicht mehr. Also du küsst mich jetzt gerade an den heikelsten Stellen, ne? Mann. So was habe ich ja noch nie in der Sendung erlebt. Ich komme mal wieder hoch. Ja. Damit wir nicht alle zu sehr irritiert sind. Also es ist auch nichts weiter geschehen. Ich stelle mich gar nicht richtig hin. Also ich finde, du bist eine begabte Frau. Ja, das hat sich ja schon mal gar nicht also, so... Also ich glaube, wir können jetzt gar nicht groß weitermachen, sonst haben wir hier Porno pur und das ist natürlich nicht gestattet. Ne? Ja, das ist schon aber klar. Ich glaube, das geneigte Publikum hat schon mitbekommen, dass wir viel Spaß miteinander hätten und dass du ein gutes Talent hast für sowas. Also das ist ein Kompliment. Ja. Das nehme ich auch ganz, ganz gerne an. Und ich glaube auch, dass du auch Frauen auch so anmachen könntest, ne? Ich glaube, da könnte es mir auch passieren, dass ich selber heiß werde. Ja. Wie? Du würdest nicht heiß, wenn du es mit mir wirklich machen würdest? Ich glaube, mit dir schon, doch. Also du hast nämlich eine sehr erotische Stimme und siehst auch ganz nett aus und ich finde deine Augen total bombastisch. Also der Traum einer Telefonsexgeschichte ist natürlich, dass man dann auch gemeinsam zum Orgasmus kommt. Ne? Und du meinst, das würdest du auch hinkriegen? Ja, ich denke schon. Doch. Und das ist natürlich dann perfekt, wenn man das auf die Sekunde timet und dann nur noch im Stöhnen zerfließt am Telefon. Ja, das passiert ja leider in der Realität sehr, sehr selten. Ich hab's schon erlebt. Echt? Ja, ich hab's schon erlebt. Das ist ein schönes Erlebnis. Schweinegut, sag ich dir. Das können wir leider jetzt nicht hier vorstellen. Obwohl das natürlich alle gerne sehen und hören würden. Aber das können wir nicht machen. Ja, gut. Domian, darf ich noch jemanden grüßen? Ach, ihr Süßen, ihr mit eurer Grüßerei. Aber du bist so nett, du darfst alle grüßen. Oh, alle? Ja gut, dann grüße ich meinen Bruder Ralf. Ja. Ich habe übrigens schon mal mit dir telefoniert. Ehrlich? Da habe ich auch meinen Bruder Ralf an der Tankstelle gegrüßt. Ach ja, der Bruder, ich erinnere mich, ja. Ralf an der Tankstelle. Ja, und alle anderen Bekannten, die mich jetzt noch so kennen. Mensch, jetzt hast du was angerichtet. Ja, was meinst du, wie viele Anrufe du demnächst bekommst? Glaube ich nicht. Nee. So schnell nicht. Nee, meinst du nicht? Schämst du dich nicht, wenn dich jemand jetzt erkannt hat? Das ist ja doch ein bisschen frivol gewesen. Ich bin für mein großes Mundwerk eigentlich bekannt. Ah ja. Also, obwohl du doch so ein bisschen schüchtern wirkst, ne? Oh, ja, ich bin auch etwas schüchtern. Ja. Also wenn es wirklich drauf ankommt, dann bin ich sehr, sehr schüchtern. Jetzt sag mir mal noch im Ernst, liegst du wirklich nur leicht bekleidet im Moment auf einem Sofa? Nee, ne? Nein, ich sitze hier neben meiner Mutter und neben einem Freund, neben den Daniel und meine Mutter, die grinst und grinst. Ja. Und ich habe ihr gesagt, sie soll ja nicht lachen, weil dann kann ich das nicht. Das ist ja wunderbar. Ich bin total auf dich und versuche überhaupt nicht dran zu denken. Also grüß die Mutti, herzlich von mir. Und wie heißt der Bruder? Daniel. Daniel. Also wir hätten gar keine Sauereien machen können, ne? Wenn die Mutti neben dir sitzt. Du wärst ja völlig verklemmt. Ich glaube, die wird auch noch mitmachen. Gruppensex bei Domian, das wäre die Schlagzeile morgen in der Bildzeitung. Oh ja. So weit darf es nicht kommen. Oh ja. Und Domian macht vor laufender Kamera mit. Jo. Ich glaube, das war denn die letzte Sendung hier. Miriam, es war wunderbar, mit dir zu plaudern. Ja. Ja, und ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg demnächst beim Telefonsex. Ja, und deine Sendung ist bombastisch. Ich danke dir. Es ist leider schade, dass man so selten durchkommt. Ja, aber ich meine, wenn du sogar schon mal mit mir geredet hast, bist du ja eine prädestinierte Frau, ne? Wow. Es gibt ja Frauen und Männer, die hier 2-3 Jahre anrufen, die es nicht schaffen. Ja, ich versuche schon irgendwie stundenlang vorher anzurufen, immer nur zu klingeln und irgendwann, vielleicht komme ich ja doch mal durch. Ja. Morgen kannst du ja nochmal anrufen, wenn Hella von Sinn hier ist. Wie findest du Hella von Sinn? Also ich bin von dieser Frau total begeistert, weil sie auch ein sehr offenes Mundwerk hat und kein Blatt vor dem Mund nimmt und das begeistert mich an dieser Frau. Ich habe sie sogar schon mal in Köln einmal gesehen. Ja. Und war aber ziemlich unter Zeitdruck und ich kann dir sagen, dass sie auch kein Blatt vor den Mund genommen hat hier in dem Buch. Mich zu fragen. Ja, sie hat ein wollte ich dich auch mal überfragen. Ein sehr, was ist das für ein Buch? Ja, ich habe es ja gerade schon erklärt. Das ist ein großes Interview. Hella von Sinn hat mich interviewt. Zur Person. Zu privaten Sachen, ganz private Dinge, die ich hier und öffentlich noch nie erzählt habe, die habe ich hier in dem Interview mit Hella erzählt. Sie erzählt über sich auch etwas. Und wir haben dokumentiert einige sehr interessante Gespräche hier aus der Sendung. Das haben wir so eingewoben in dieses Buch. Und das heißt Jenseits der Scham, weil wirklich sehr viele intime und indiskrete Dinge da zur Sprache kommen. Es ist ein sehr privates Buch geworden. Und Hella hat das sehr, sehr seriös, wie ich finde, und wieder ihrem Image eigentlich, dass sie wird ja immer so verkauft als Ulknudel oder so. Dieses Buch ist der Beweis dafür, dass sie sehr journalistisch und auch sehr seriös an ein solches Interview herangehen kann. Das ja, das stimmt auch, wie du im Privatleben mehr so bist. Steht hier drin. Ja, mit schönen Bildchen aus meiner Kindheit mit Mutti und Papa zusammen. So, jetzt aber. Miriam, alles Schönen Gute. Noch. Ja, tschüss. Tschüss. Hey, diesen Namen mag ich sehr gerne. Hoffentlich ist es euch auch ein netter Max. Max 20. Hi, Domian. Ja, dich. Hi. Oh, ich habe noch nie so lange Zeit am Telefon verbracht wie heute. Aber es hat sich ja gelohnt, ne? Wir beide sind ja verbunden miteinander. Ja, genau. Das passt auch gut zu deinem Thema mit dem Buch Scham. Ja. Und zwar, ich habe mich vor drei Jahren bei der Bravo beim Love and Sex Report nackt fotografiert. Nein, das hast du gemacht? Ja, genau, auf dieser einen Seite, also nicht jetzt Liebe, Zärtlichkeit, sondern auf dieser Seite habe ich mich nackt von vorne abgelichtet mit einer Dame, die neben, also auf der Nebenseite war. Wir alle kennen diese Rubrik und gucken sie uns gerne an. Ja, jetzt ist das zurzeit jetzt nicht in der Bravo zu sehen, aber das vor einem Jahr und vor zwei Jahren war das halt sehr aktuell mit diesem Thema. Ja, ich denke immer, oder habe damals immer gedacht, wenn ich das gesehen habe, dass die jungen Leute, das sind ja meistens ganz jung, du warst ja auch ganz jung. Also ja, richtig. Ich bin gerade 18 geworden, deshalb habe ich das auch gemacht, weil meine Eltern eigentlich nicht damit einverstanden waren. Ja, warum hast du das damals gemacht? Die Frage stelle ich mir immer, wenn ich das sehe. Ja, ich muss sagen, da stand also drin, ihr könnt euch bewerben, dann habe ich ein Foto hingeschickt, dann dachte ich, na, ich werde bestimmt nicht genommen, weil ich auch so ziemlich weit von München wohne. Dann dachte ich auch wegen den Reisekosten. Und da stand auch, es gibt ein Honorar. Und ich war gerade beim Führerschein und das Geld habe ich natürlich sehr gut brauchen können. Und dann kam ein Telefonat eine Woche später, es ging also ratzfatz, ich soll nach München kommen. Da wurden mir die Fahrtkosten auch bezahlt. Und das Honorar, wie viel Honorar? 650. Hey, das ist viel Geld. Ja, und man hat das dann überwiesen bekommen und dann noch Fahrtkosten bezahlt gekriegt. So, jetzt und, erzähl mir doch mal die Situation in diesem Fotostudio. Ja, ich muss sagen, ich habe vorher nie so Erfahrungen gemacht. Ich bin eigentlich ein ziemlich schüchterner, ruhiger, so Nachbar von nebenan Mensch, also der eigentlich nichts macht, irgendwie nicht rauskommen will. Der nette Junge von nebenan. Genau, verstehst du, wie ich meine, ne? Jetzt warst du in dem Fotostudio. Warst du alleine mit dem Fotografen oder waren da noch andere Leute dabei? Dieses Mädchen, das auf der Nebenseite war, war nachmittags. Nur die war nicht in meiner Kabine. Also zuerst kam ich dran. Das dauerte so circa anderthalb Stunden. Aber du warst alleine mit dem Fotografen? Ja, ein Fotograf und dann noch so eine Assistentin und dann noch eine Frau, die Erzählung aufgeschrieben hat. So. Das erste Mal, Selbstbefriedigung. Jetzt warst du, ja genau, die ganzen Fragen, die da gefragt werden. Genau. Jetzt standst du da splitterfasernackt vor diesen Frauen und vor den Fotografen. Wie hast du dich denn da gefühlt? Also erst wurden Passfotos gemacht, also so eine kleine Seite für einen Steckbrief. Das war noch ganz okay. Und dann sollte ich da in die Kabine gehen, da war dann ein Bademantel, dann sollte ich mich da nackt aussehen und dann bin ich mit diesem Bademantel zu diesem Foto, also da war so ein Vorhang, so ein weißer Vorhang, da stand ich dann davor und dann sagten die, ja, dann kannst du dich ausziehen und das war total hart. Das war zwar mit Selbstauslöser, also ich hatte was in der Hand gehabt und sozusagen wie beim Automaten, aber der Fotograf stand trotzdem davor und hat das so gedreht halt. Und das war total schwer für mich. Das heißt, du hast dich da sehr geschämt. Ja, muss ich echt sagen. Ja, das glaube ich. Und ich habe das auf jeden Fall bereut, weil ich dachte, meine Kollegen, meine Schulkameraden werden das wohl nie lesen. Aber alle haben es gesehen. Du glaubst das gar nicht. Das glaube ich. Die ganzen Geschwister, die lesen natürlich alle Bravo und dann kannten mich wohl einige auch durch das Passfoto, ne? Und ich habe, es war total Horror. Meine Eltern, die mussten auch drunter leiden von deren Arbeitskollegen. Und ich möchte wirklich jeden davor warnen, sowas zu machen. Also die jetzt so wie ich bin. Also ich war ja sonst nie irgendwie so groß rausgekommen oder so. Und das ist also jemand, der eher zurückgezogen lebt und auch vielleicht auch ein bisschen schüchtern ist, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das ein Spießrutenlauf dann für die Leute ist, wenn man nackt in der Bravo abgebildet ist. Ja, muss ich echt sagen. Da sollte man sich also gut Gedanken vorher machen, ob man das will. Bist du gehänselt worden von irgendwelchen Leuten auch? Schon, also es war oberpeinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sogar, ich war da zur Zeit Auszubildender, dann hat mich sogar die Chefin vom Ausbildungsbetrieb zu einem Gespräch eingeladen, nur darüber, ne? Was hat denn die Chefin gesagt? Jeder hat da so immer hinterm Rücken und die Chefin hat sich auch so kaum getraut zu sagen und so. Und da hatte ich das auch mit der Angst bekommen, dann, aber dann wurde es dann langsam besser. Warst du denn, oder bist ja immer super jung, ein ansehnlicher Typ? Also eigentlich kannst du dich eigentlich auch zeigen? Ja, schon. Das also schon. Ich war da jetzt, was weiß ich, eigentlich ganz normal, muss ich sagen. Ne? Also ein hübscher Kerl, es ist alles dran und im Prinzip brauchst du dich vor nichts oder wegen nichts zu schämen. Ja, klar. Was ich aber noch sagen wollte, bei diesen Berichten, also wo ich dann erzählen sollte über meine Erzählung, über meine Erfahrung, da wurde auch viel abgeändert. Das war nicht das Gleiche, was ich auch gesagt habe. Das war in krasser Form. Das war dass ich zwei Freundinnen hatte, dann hieß es da, ich hätte fünf Freundinnen, mit denen hätte ich alle, mit allen hätte ich geschlafen und das stimmte alles gar nicht. Also die haben das sozusagen übertrieben. Da hast du dich aber besonders geärgert wahrscheinlich. Ja, natürlich, ich habe da ja auch angerufen und du bist sozusagen dann vergessen. Nur da, an dem Tag, wenn du da bist, bist du sozusagen in Anführungsstrichen der Star. Und danach bist du vergessen, weil andere neue Bewerber sich darauf bewerben und die dann halt der Star sind, sag ich jetzt mal. Also du hast mit diesen Aktfotos schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Das ist deine persönliche Erfahrung. Ich muss auch dazu sagen, dass ich habe das nur einmal gemacht. Ich mache das auch nie wieder. Das war einmal nur für die Bravo. Nur das wird heute noch immer rum erzählt. Also die Menschen drehen sich um. Also meine Kollegen, also fremde Leute. Ne? Immer noch. Es ist total krass. Also Max, wenn vielleicht jetzt aufgrund dieses Gespräches, was wir jetzt gerade führen, Playgirl, es gibt auch Playgirl, ne? Kennst du? Ja. Kennst du? Playboy und Playgirl. Ja, wenn die, hab ich schon mal gehört. Ne? Da werden auch nackte Männer gezeigt. Kaufen sich die Frauen, damit die auch mal was zum Gucken haben. Ja. Wenn die dich jetzt anrufen würden, sagen, hier Maxchen, bist ein strammer Junge, wir würden gerne mit dir so eine große Fotosession machen. 10.000 Mark. Ja genau, aber ich kann sagen, für 10.000 Mark würde ich das auf gar keinen Fall machen. 50.000. Max wird jetzt schon nachdenklich. Aber trotzdem, es war total hart und ich möchte wirklich sagen, mach das bitte nicht. Also man hat dann nur Probleme. Wie gesagt, heute ist das immer noch so nach fast 3 Jahren. Und bei jeder Stelle, also jetzt bin ich zurzeit Zivi und da hat sich das auch rumgesprochen. Ne? Und reicht man denn diese Bilder oder diese alte Bravo auch noch da rum? Ja doch, die haben Kopien gemacht. Also das ging reihum. Also Schwarz-Weiß-Kopien, da habe ich, da war ich wenigstens noch erleichtert. Besser Schwarz-Weiß-Kopien als Farbkopien. Warum warst du da erleichtert? Weil nicht so viel zu sehen ist, oder wie? Ja, genau, weil Schwarz-Weiß-Kopien, das ist so 0815, sag ich mal. Ja, ne? Und so in Farbe ist natürlich ganz anders. Aber den Text konnte man halt auch lesen. Ja. Und das war, wie gesagt, echt oberpeinlich. Hast du denn danach eine Freundin wieder gehabt? Na? Ja, schon. Ja. Und das ich wusste das Gott sei Dank nicht. Ich habe mir extra eine Freundin ausgesucht, die nicht in meinem Ort gewohnt hat. Max, aber das ist doch nicht schlimm. Also so schlimm finde ich es noch nicht. Du solltest der Freundin... Hast du die im Moment immer noch? Nein, leider nicht. Im Moment bist du solo. Ja, genau. Ja, also wenn die nächste Freundin kommt, würde ich dir das schon erzählen. Das ist doch nicht schlimm. Ist doch noch besser, als wenn du es ihr so offen erzählst, als wenn sie es irgendwo hintenrum erfährt. Und dann ist es noch peinlicher. Ja, das stimmt. Das ist ja nichts Schlimmes, was du da gemacht hast. Die Deppen sind ja die anderen, die dich foppen. Du hast doch da, ist es doch okay. Ja, nur also es ist halt immer Gesprächsthema Nummer 1. Ja, ja klar, aber wieso hast du dich denn dann vor der Freundin so sehr geschämt, dass du sogar eine Freundin aus einem anderen Ort dir ausgesucht hast? Ja, das war jetzt zufällig. Ich bin jetzt nicht direkt in die Ortschaft gegangen. Nur sie hat das auch nie rausbekommen, weil sie hatte nichts mit meinen Freunden zu tun, die in meinem Ort gewohnt haben. Und dann dachte ich, du musst es dir nicht erzählen, bevor es dann noch schlimmer wird, ne, als es ist. Ja, aber die hatte ich ja hoffentlich auch mal nackt gesehen. Ja, natürlich. Klar, auf jeden Fall. Lieber Max, das ist eine Erfahrung, die sitzt tief bei dir, ne? Ja, genau. Und die wird man auch nicht vergessen. Ich denke mal, wenn ich 50 bin, wird das immer noch gespielt. Wenn du 50 bist, wirst du gerne noch davon erzählen. Und man wird alte Bravos, die schon ganz verstaubt und auseinanderfallen, herumreichen und sagen, das war Max mit 17 oder so. Ja, genau. Das denke ich nämlich so, auch. So hübsch war er mal. Ja, das stimmt schon. Aber auf der einen Seite, also ich warne davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Was meinst du, was deine Enkelkinder ein Späßchen haben werden? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Die werden sich schlapp lachen im Jahre 2040 oder wann immer sie auf die Welt kommen. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Andenken von der Zeitung. Das stimmt schon, aber es war halt sehr peinlich. Lieber Max, wir müssen Schluss machen. Dankeschön, einen schönen Nacht noch. Ja, ne? Dir auch. Tschüss. In der Technik Leo Scholten, morgen 1 Live Domian mit Hella von Sinnen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen. Ciao.